war dein Kuss nur ein Scherz, nur ein Spiel ohne Herz. Was habe ich nun davon? Jedes Wort, jeder Blick war ein Spiel mit dem Glück. Es war nur Illusion, Illusion. Denn mit dir nur war ich glücklich, meine Sorgen flogen dahin. Und für mich haben Worte voller Liebe auch ihren Sinn. Jeder Tag neben dir war ein Traum nur von mir. Und er muss vor der Wahrheit vergehen. Es ist aus und vorbei, es war nur Liebelei. Es war nur Illusion, Illusion. Weil ich dich noch immer liebe, darum glaub ich niemals daran, dass dein Herz einmal Nein sagt und nie wieder Ja sagen kann. War dein Kuss nur ein Scherz, nur ein Spiel ohne Herz? Was habe ich nun davon? Jedes Wort, jeder Blick war ein Spiel mit dem Glück. Es war nur Illusion.